er gerne her. Stolz zeigt er den ganzen Tag, was ein Docker hat, der Mann. Er lässt sie niemals allein, in Ravensburg wirklich ein. Den Hühnern los, alle flattern durch die Luft und gacken bloß. Jetzt wo alle in Gefahr, macht der Gockel an sich ran. Sag, was ist denn heute mit den Hühnern los? Alle flattern durch die Luft und gacken bloß. Ums Leben läuft das wieder viel, und der Fuchs erwischt sie nie.